Clean Up Woman, ein Song mit der amerikanischen Sängerin Betty Wright. Ein Faible für fremde Kulturen, ob es Sufis oder Zen sind, hat der Schriftsteller Christoph Peters, nachdem er schon mal deutsche Wanderheim-Romantik mit japanischer Koch- oder Keramikkunst sehr amüsant und tiefsinnig konfrontiert hat, prallen in seinem neuen Roman eine Berliner Kriminalkommissarin und ein japanischer Yakuza-Kämpfer aufeinander. Dina Netz hat Der Arm des Kragen gelesen. Frau Netz, ist Christoph Peters jetzt unter die Krimischreiber gegangen? Nein, Frau Gerg, das ist er sicher nicht. Der Luchterhand Verlag kündigt das Buch zwar als literarischen Thriller an, vielleicht weil man sich dachte, Christoph Peters als Thriller-Autor, das verkauft sich bestimmt gut. Es gibt zwar am Anfang einen Toten und im Verlauf des Buchs noch jede Menge weitere und die Berliner Kommissarin Annegret Bartsch fahndet auch nach dem Mörder, aber es geht eigentlich nicht hauptsächlich um die Krimi-Handlung. Da blickt man als Leserin, finde ich, am Schluss auch nicht mehr so ganz durch. Der Roman ist eher so eine psychologische Studie seiner beiden Hauptfiguren. Also tatsächlich eben mehr so eine psychologische Studie. Und Christoph Peters hat ja gesagt, er sei auch sehr von Filmen, von Yakuza-Filmen inspiriert gewesen. Spielt diese Ästhetik auch tatsächlich da eine Rolle? Ja, das trifft es ziemlich gut. Also dieser japanische Kämpfer Fumio Onishi, der rächt einen ermordeten Landsmann, indem er reihenweise Leute umbringt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und diese Kälte, das hat durchaus was von einem japanischen Mafia-Film. Und ich finde, wie Christoph Peters ihn dabei begleitet, wie genau er jedes Detail beschreibt, das der Killer wahrnimmt, weil er es vielleicht später mal brauchen wird, also das ist in der Tat sehr filmisch beschrieben. Und offenbar ja auch diesmal eher so auf der dunklen Seite der japanischen Kultur unterwegs. Nach den schönen Ofenbaumeister-Anekdoten aus dem letzten Roman sind wir diesmal bei so einem Killer-Künstler, oder? Ja, Christoph Peters hat gesagt, ihn hat nun mal eben auch diese dunkle Seite interessiert und wie das mit allem, was er an Japan so schätzt, Keramik eben, wie Sie gesagt haben, Ofenbau, die alten Traditionen zusammenpasst. Und letztlich muss man sagen, hält der Killer ja genauso an alten Traditionen, an Samurai-Traditionen fest wie der Ofenbaumeister im vorigen Buch. Er sieht sich da also genauso in einer langen Linie. Und es gibt auch ganz kurze Passagen über Politik in dem Roman, in denen klar wird, dass die Yakuza eben nicht nur irgendein seltsames Unterweltphänomen ist, sondern dass sie Verbindungen in die höchsten politischen Ebenen hat und in Japan ein durchaus relevanter gesellschaftlicher Faktor ist. Jetzt gibt es ja, Sie haben das schon angesprochen, in diesem Buch zwei Erzählebenen. Es gibt einmal diese Erzählebene des Yakuza-Kämpfers, aber es gibt auch eben eine Berliner Kommissarin, die ja auf die Christoph Peters aus einer ganz anderen Perspektive blickt. Wie kommen denn diese zwei Ebenen zusammen in diesem Buch? Also die beiden Protagonisten erzählen abwechselnd ihre Erlebnisse, die Stimmen wechseln mit jedem Kapitel und schon die Erzählweisen könnten nicht verschiedener sein. Diese Kommissarin, die spricht ausschweifend und assoziativ, der Killer eher knapp und konzentriert und daran merkt man schon, die beiden kommen wirklich von zwei verschiedenen Sternen. Da ist also einerseits der Killer, der das Geschäft des Tötens in höchstem Maße professionalisiert hat, und andererseits eben die Kommissarin des Vietnam-Dezernats, die seit 10 Jahren keinen Ermittlungserfolg mehr hatte. Und dann haben die beiden plötzlich doch wieder einige Gemeinsamkeiten. Der Killer ist nicht ganz so ungebrochen, wie er es für seine Aufgabe sein müsste. Er stellt sich einige Fragen, die er sich nicht stellen dürfte. Und die Kommissarin kämpft nicht nur mit ihrer Erfolglosigkeit im Beruf, sie hat auch einen langweiligen Ehemann, eine nölige Tochter. Letztlich sind es zwei Menschen in der Krise. Und wie Christoph Peters die beiden völlig verschiedenen Figuren porträtiert und auf dieser allgemein menschlichen Ebene dann doch zusammenbringt, das finde ich sehr gelungen. Und dieses Deutsch-Japanische, da liegt eigentlich auch schon wieder so ein Generalthema von Christoph Peters drin, nämlich dieses, dass er ja gerne auch auf sehr leichte und lustige Art diese kulturellen Missverständnisse zeigt. Wie funktioniert das diesmal? Fanden Sie es auch lustig, obwohl es ein Thriller ist? Ja, absolut. Also Christoph Peters schlägt wieder Funken aus diesen interkulturellen Begegnungen. Also dieser Fumio Onishi, der Killer zum Beispiel, der kennt Deutschland zwar gut, aber er kommt doch an seine Grenzen bei der deutschen Frau, mit der er was anfängt, weil sie ihm so gar nicht dienstbeflissen zu Willen ist, wie er das von japanischen Frauen gewöhnt ist. Oder die Kommissarin auf der anderen Seite hat überhaupt keine Ahnung von Japan, auch nicht von ihrem Ermittlungsgebiet Vietnam, vielleicht gerade mal von vietnamesischem Essen. Und wie Christoph Peters dann die Berliner Polizei beschreibt, unterbesetzt, unterfinanziert, kann sich nicht mal einen Schießstand leisten, das ist dann schon wieder tragikomisch. Überhaupt, das muss ich noch sagen, sind die Beschreibungen von Berlin und speziell diese Szene Stadtteils Prenzlauer Berg, in dem der Roman spielt, saukomisch. Die Hundehalter, die vietnamesischen Geschäftsleute, die Muttis, das ist alles ganz genau beobachtet und pointiert und mit ganz viel lakonischem Witz aufgeschrieben. Also Man sollte dieses Buch unbedingt nicht als Thriller lesen, sondern als psychologischen Roman mit Berlin und Japan Kolorit. Und dann ist der Roman sehr, sehr vergnüglich. Dina Netz über den neuen Roman von Christoph Peters, Der Arm des Kraken, erscheint am Montag, den 17.8. im Luchterhand Verlag. Und genau an diesem Tag ist Christoph Peters auch bei uns hier in der Lesart zu Gast und spricht dann mit Joachim Scholl darüber, welche Erkenntnisse über die Kunst des Zen und der Kernerarbeit der Berliner Kriminalkommissare er bei diesem Roman gefunden hat.